Morning. Guten Morgen. Now, do you know there is another fear that's actually an important fear to have? Es gibt noch eine andere Angst, die in der Tat eine wichtige Angst ist. And that is the natural protective fear. Das ist die natürliche schützende Angst. You know, the thing that I found though, was ich herausgefunden habe, there is such a fine line between a protective fear and then excusing our fears on the protective fear. Ist, dass der Grat schmal ist zwischen einer Angst, die uns schützt, und unsere Ängste mit dieser zu entschuldigen, zu rechtfertigen. If I go up to a high mountain, wenn ich auf einen hohen Berg gehe, it is a very natural fear for me to actually fall down off the cliff and die. Ist es für mich eine sehr natürliche Angst, von der Klippe runterzufallen und zu sterben. That's a protective fear. Das ist die schützende Angst. But there are many people that have fears of heights that don't even make sense. Aber es gibt viele Menschen, die Höhenangst haben, was überhaupt keinen Sinn macht. They're up in a high building and everything is glass and they're completely protected and they're afraid to go to the glass and look down. Sie sind oben in einem hohen Gebäude, alles um sie herum ist aus Glas, sie sind vollkommen geschützt, aber sie haben Angst, zum Glas hinzugehen und hinunterzuschauen. So we have to be careful that our natural protective fears that are God-given. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir unsere natürliche schützende Angst, die uns Gott gegeben hat, that we don't use them as an excuse because we haven't overcome our fears. Nicht als Ausrede benutzen, weil wir unsere Ängste nicht überwunden haben. Does that make sense? Macht das Sinn? So there are many natural fears that protect me. Es gibt viele natürliche Ängste, die mich beschützen. You know, they are not fears that grip my life and control my life. Es sind nicht Ängste, die mich ergriffen haben und mein Leben kontrollieren. You know, I have this natural fear that I can't run across the street when there's a lot of trucks driving. Ich habe diese natürliche Angst, dass ich nicht über die Straße rennen kann, wenn viele Lastwagen unterwegs sind. So that's a very natural thing. Das ist eine sehr natürliche Sache. But it can come to a place where people are afraid to cross the street because they're just scared. Doch es kann zu einem Punkt kommen, an dem die Menschen Angst haben, die Straße zu überqueren, weil sie sich einfach fürchten. Always ask yourself this question. Stelle dir immer diese Frage. Is what you think is a natural fear, is it truly a natural fear or has it come to the place or you just excuse your fear on a natural fear? Ist das, was du für eine natürliche Angst hältst, wirklich eine natürliche Angst? Oder ist es so weit gekommen, dass du deine Angst einfach mit einer natürlichen Angst entschuldigst? It's important to ask this question because whatever it takes, we have to overcome fear. Es ist wichtig, dass wir diese Frage stellen. Was auch immer es kostet, wir müssen die Angst überwinden. Fear has such terrible consequences. Angst hat solch schreckliche Auswirkungen. That we must never have any tolerance towards it. Dass wir sie niemals tolerieren dürfen. You know, I'm going to tell you some consequences that fear will bring. Ich zähle dir ein paar Konsequenzen auf, die Angst hervorrufen kann. You know, many times fear will actually distance us from God. Oft wird Angst uns von Gott entfernen. And now it causes us not to experience all the blessings that belong to us. Und nun bewirkt es, dass wir nicht alle Segnungen, die uns gehören, erfahren können. You know, how does fear distance me from God? Wie distanziert mich die Angst von Gott? Well, I can only live close to the heart of God by faith. Ich kann nur durch Glauben nahe an Gottes Herz leben. There is no other way. Es gibt keinen anderen Weg. Christianity without faith does not work because that's the basis of Christianity. Christentum ohne Glauben funktioniert nicht, weil das die Grundlage des Christentums ist. So once I allow fear to conquer my heart, that means faith has gone out the window. Wenn ich es der Angst erlaube, mein Herz zu erobern, ist der Glaube zum Fenster hinausgeworfen worden. How can I be close to God without a full assurance of faith? In my heart. Wie kann ich Gott nahe sein, ohne volle Versicherung des Glaubens in meinem Herzen? No, so that's a consequence that we must be very much aware of. Diese Konsequenz müssen wir uns sehr bewusst sein. But fear can have a very different and very strong consequence too. Angst kann auch noch eine sehr unterschiedliche und starke Konsequenz haben. It creates our own world of destruction. Sie schafft unsere eigene Welt der Zerstörung. You know, Job said, "What I have feared has come upon me." Hiob sagte, was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Once we understand that fear works just like faith. Wenn wir verstehen, dass Angst wie Glaube funktioniert. You know, faith is very simple. Glaube ist sehr einfach. You believe in the good thing that God has said and that's why you will experience. Du glaubst an die guten Dinge, die Gott gesagt hat und deswegen wirst du sie erleben. Fear is just like that. Angst ist genauso. You believe in the bad thing that the devil is telling you and that's why you will experience it. Du glaubst an die schlechten Dinge, die der Teufel dir erzählt und darum wirst du sie erfahren. Many things that we attribute to the devil are actually the consequences of the fear in our own heart. Viele Dinge, die wir dem Teufel zuschreiben, sind die Folgen der Angst in unseren eigenen Herzen. So remember that the consequence of fear is that you can very much experience what you've been afraid of. Denk daran, die Konsequenz der Angst ist, dass du das, wovor du dich fürchtest, sehr stark erfahren kannst. You know, there is another terrible consequence of fear. Es gibt eine weitere schreckliche Konsequenz der Angst. It will distance you from a lot of people that are important in your life. Es wird dich von vielen Menschen entfernen, die in deinem Leben wichtig sind. If you live with this fear of rejection, wenn du mit dieser Angst der Ablehnung lebst, your heart now will actually radiate this fear. Wird nun dein Herz diese Angst ausstrahlen. And it will cause people not to want to be with you, that you would like to be with you and that you even need. Und es wird Menschen dazu bringen, nicht mit dir zusammen sein zu wollen. Menschen, mit denen du gerne zusammen sein möchtest und die du sogar brauchst. So now you suffer the consequences of your own fear to be rejected by people that you need. Nun leidest du unter den Konsequenzen deiner eigenen Angst, von Menschen abgelehnt zu werden, die du brauchst. And then you blame the people for rejecting you. Dann beschuldigst du die Leute, dich abzulehnen. When in reality it's our own fears that have created this mess. Wenn in Wahrheit es unsere eigene Angst ist, die dieses Schlamassel gemacht hat. You know, the Bible is very clear that we must not tolerate fear. Die Bibel ist sehr klar, dass wir Angst nicht tolerieren dürfen. Now, I've never counted that, but I heard. Ich habe es nie gezählt, aber ich habe gehört. That the expression "Don't be afraid, fear not" or something similar like this. Dass der Ausdruck "Fürchte dich nicht, habe keine Angst" oder etwas Ähnliches is 365 times in the Bible. 365 Mal in der Bibel vorkommt. As I said, I've never counted that, but I did hear that. Wie ich sagte, habe ich es nie gezählt, aber ich habe es gehört. But one thing is clear, that the instruction not to fear is throughout the Bible. Aber eines ist klar, die Anweisung, sich nicht zu fürchten, steht durch die ganze Bibel hindurch. You know, Jesus has constantly expressed it. Jesus drückte es immer wieder aus. God throughout the Old Testament expressed it. Gott brachte es im Alten Testament zum Ausdruck. So let's take this warning serious and let's reject fear. Lass uns diese Warnungen ernst nehmen und lass uns die Angst abweisen. We will continue tomorrow. Morgen machen wir weiter.